Haben alle Kinder der Kirche Anteil an dieser Gütergemeinschaft, so wie bei der Kirche, schon gesehen haben. Zur Gemeinschaft in allen inneren Gütern gehören jene Christen, welche in der Gnade Gottes sind, im Gnadenstand. Jene aber, die im Stand der Todsünde sind, haben an allen diesen Gütern keinen Anteil, können davon nichts bekommen. Die inneren Güter, die äußeren Güter, und können sie teilweise noch teilnehmen, also außer sie waren vom Gottesdienst ausgeschlossen, aber sonst sich die Todsünde alleine schließt natürlich von den äußeren Gütern der Kirche nicht aus, in der Teilnahme am Heiligen Messopfern, Gebeten und religiösen Funktionen.